Das hier ist Black Doom Metal. Über 50 verschiedene Spielarten von Heavy Metal in 6 Minuten. Dazwischen die jeweils kurze Einordnung durch den Komponisten Johannes Kreitler. Black Metal. Man könnte Johannes Kreitlers via YouTube veröffentlichte Performance mit dem Namen Einleitung in die Musiksoziologie als Ironie verstehen. Kommuniziert man doch gerade im Internet gern über mitgedachte Anführungszeichen und zitiert den schlechten Geschmack, um zu zeigen, dass der eigene Geschmack darüber erhaben ist. Dark Metal. Schade nur, dass der Komponist da nicht mitmacht. Johannes Kreitler hat keine Lust auf Augenzwinkern. Das Ganze ist kein Witz. Mir ist das Ganze todernst, auch wenn es im Resultat auch manchmal lustig oder heiter wird. Das ist aber eigentlich nie mein Ziel. Es wird dann halt so und das habe ich gelernt zu akzeptieren. Johannes Kreitler selbst würde es vermutlich ein Klischee nennen, aber er wirkt so, wie sich Journalisten und Publikum einen jungen Avantgarde-Musiker vorstellen. Ein ernsthafter und zugleich lässiger Typ in den 30ern, der im schmucklosen Arbeitszimmer seiner Wohnung unterm Dach in Berlin-Moabit sitzt und der umgeben von Lautsprechern und Computern seine Stücke schreibt. Der schnell spricht, als müsste er möglichst viele Wörter in einen Satz stecken. Mein Name ist Johannes Kreitler, ich bin Komponist, sogenannter neuer Musik. Damit ist gemeint, dass ich einfach den Anspruch habe, Kunstmusik zu machen, die in irgendeiner Form es so bislang noch nicht gab. Die neue Musik des studierten Komponisten ist eng verknüpft mit den Konzepten, die hinter den Stücken stehen. Oft sind schon die Namen der Werke eine Ansage. Bei Fremdarbeit geht es um Arbeit, Entfremdung und Autorschaft. Ein. 2009 hatte Johannes Kreitler von der Klangwerkstatt Berlin den Auftrag für eine Komposition bekommen. Aber anstatt das Stück selbst zu komponieren, beauftragte er via Skype einen chinesischen Komponisten und einen indischen Programmierer. Beide sollten Musik verfassen, die ähnlich klingt wie die Musik von Johannes Kreitler selbst. Es ist eine ungemein interessante Erfahrung für mich als Komponist gewesen, dann da Musik zu bekommen aus China, die versucht so zu sein wie meine Musik, also es ist quasi ein Spiegel, wird mir vorgehalten, wie interpretiert jetzt, wie sieht mich so ein chinesischer Komponist, was kommt dabei heraus? Und teilweise erkenne ich mich da klar wieder in dem Resultat und andererseits ist es schon eine krude Mischung. Komponist lässt sich selbst kopieren. Klar, auch Fremdarbeit geht als amüsante Partyanekdote durch. Die Pointe: Kreitler bekam 1500 Euro für die Komposition und zahlte seinen indischen und chinesischen Kollegen 150 Dollar. Ja, juristisch ist es mein Stück. Ich habe sämtliche Rechte denen abgekauft. Also insofern ist es meine Musik. Inwiefern das jetzt ästhetisch und moralisch meine Musik ist, das muss der Hörer selber entscheiden. Für Kreitler zeigt Fremdarbeit, dass es Outsourcing auch in der Hochkultur gibt und Kunst ist heute nicht länger das Ergebnis eines autonomen Schöpfergeistes. Sie entsteht durch den Einfluss anderer Werke, bei Kreitler zum Beispiel durch John Cage, YouTube, Hegel oder Techno. Gerade die neuen Medien sind eine willkommene Inspiration für diese Art neuer Musik. Also ich bin da überhaupt nicht kulturpessimistisch oder so, dass man sagt, Bach ist als Jugendlicher ist 6 Wochen lang zu Fuß nach Lübeck gewandert, um dann Dietrich Buxtehude Orgel spielen zu hören. Da hat Musik noch einen Wert gehabt. Hä? Jetzt kriegt man vieles natürlich auch dann per Mausklick sofort im Netz. Ich finde es aber super. Ich beneide die jetzige Jugend eigentlich darum, dass sie es so leicht hat, so viel Musik kennenzulernen. Es ist immer noch, für mich ändert es an den Wert der einzelnen Musik überhaupt nichts. Ist eine prima Sache. Am Anfang von Johannes Kreitlers Entwicklung stand die Musikschule in Stuttgart. Seine Eltern sind Lehrer, denen die musikalische Erziehung ihrer 4 Kinder wichtig war. Gerade Blockflöte habe ich gehasst. Ja. Da war eigentlich drauf und dran, das mit der Musik bleiben zu lassen. Aber irgendwie dachte dann doch aber meine Mutter, ja, aber ich glaube, es interessiert Musik schon. Und dann hatte ich Klavierunterricht angefangen und dann, zack, habe ich auf einmal war ich Feuer und Flamme und habe bald darauf schon, das war dann mit 9 Jahren, glaube ich, angefangen, selber Musik zu komponieren. Als Jugendlicher saß Johannes Kreidler nachts vor dem Radio, um experimentelle Musiksendungen zu hören. Verstärkte Gitarren und die Posen von Rockstars fand und findet er genauso langweilig wie den durchgängigen Viervierteltakt im Pop. Johannes Kreidler veröffentlicht unter anderem auf seinem Blog namens Kultur Techno. Einer der Posts dort lautet: Konzeptkunst muss man sich nicht ganz anhören. Klingt ironisch, ist es aber natürlich nicht.